Parsiyel Yetişen. mi? Alo, Guten Tag. Ya Usta ist mein Name und ich bin zuständiger Arzt für Sie heute und okay. ich würde mit Ihnen ein anamnestisches Gespräch durchführen. Aber bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, würde ich ein paar persönliche Fragen stellen. Sind Sie Okay. dann einverstanden? Ja. Ja. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Johannes Schwarz. Johannes Hannes Schwarz. Johannes mit H und 2 N. Ja, Johannes Schwarz. Schwarz wie weiß und schwarz. Ja, okay. Wie alt sind Sie, Herr Schwarz? Ich bin 34 Jahre alt. 34 Jahre alt. Und wie groß sind Sie und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,78 Meter groß und 77 Kilogramm schwer. 1,78 Meter groß. Ja. Und 77 Kilo schwer. 77 Kilo. Und wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 3.3.1989 geboren. 89. Okay. Und sehr schön. Und was führt Sie zu uns? Und zwar folgendes. Vor ungefähr einer Woche habe ich Rückenschmerzen bekommen im Bereich meiner Lendenwirbelsäule, die seit 2 Tagen schlimmer geworden sind. Ja. Deswegen bin ich da. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Was habe ich denn, Herr Doktor? Ja, und Sie haben vor einer Woche gesagt, Rückenschmerzen und haben Sie Nackenschmerzen, nur Rückenschmerzen? Nee, Rücken meine ich, mein Rücken, die Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule, okay. Und wie stark sind die Schmerzen von auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei ein sehr leichter Schmerz und 10 außerordentlich starke Schmerzen entspricht? Wie Ich schön. würde sagen 8. 8. Okay, strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Ja, in meinem linken Bein. Linken Bein. Nur linken oder rechten? Nee, nur links. Nur linken Bein. Und auch andere in eine andere Körperregion? Nein, eine andere Quelle Nein. nicht. Ich habe nur Okay. Rückenschmerzen, die in meinem linken Bein aufstrahlen. Ja. Haben Sie die Schmerzen immer verschlechtert? Nicht immer, sondern seit 2 Tagen hat sich verschlechtert. Also seit einer Woche habe ich die Schmerzen und seit 2 Tagen ist es schlimmer geworden. Ja, haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Ja, da habe ich Ibuprofen eingenommen. Kennen Sie da die Dosierung? 600 Milligramm. 600 Milligramm. Und was noch? Nur Ibuprofen? Ja. So, sehr, sehr gute Auswahl, glaube ich. Und wir haben die Schmerzen begonnen. Ja, ich bin morgens aufgestanden und wollte vom Bett Vor einer Woche. auf. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Ich Ja. wollte vom Bett aufstehen und beim Aufstehversuch habe ich einen stechenden Schmerz gehabt. Ja. Das war erstmal bis vor 2 Tagen ein normaler stechender Schmerz im Rücken. Und Ja. seit 2 Tagen habe ich eine Verschlimmerung der Schmerzen mit einer Schmerzausstrahlung in linke Bein. Sind Sie deswegen bei einem anderen Arzt gewesen oder zum ersten Mal? Nein, ich bin jetzt hier bei Ihnen. Okay. Und gibt es Auslöser für die Schmerzen, bestimmte Auslöser? Auslöser. Ja, ich hatte einen Tag davor bei meinem Freund beim Umzug geholfen, vielleicht deswegen. Umzug, jawohl. Okay. Okay. Und gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Nee, verstärken ist, wenn ich wenn ich sitze und aufstehen möchte, habe ich verstärkte Schmerzen. Und Körperänderung verstärkt Schmerzen. Ja, genau, bei bestimmten körperlichen Bewegungen verstärkte Schmerzen. Ja, okay. Haben Sie Fieber, Herr Schwarz? Nein, habe ich nicht. Okay. Sind Ihnen haben Sie das Bewusstsein verloren? Nein, habe ich nicht. Okay. Ist Ihnen Nachtschweiß aufgefallen? Nein. Okay. Und schlafen Sie gut? Ja. Sehr gut. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, Gott sei Dank nicht. Sehr gut. Und treiben Sie Sport? Sport. Ich Ja. spiele hobbymäßig Fußball. Fußball. Wie oft? Einmal in der Woche spielen wir Fußball in der Halle mit Freunden. Ja, einmal pro Woche. Und wenn Sie Fußball spielen, tut es weh, oder? Habe ich jetzt diese Woche nicht gemacht, weil ich Schmerzen habe. Ich habe da nicht gespielt. Ja, okay. Wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit ist gut. Sehr gut. Und gibt es andere Beschwerden, die Hauptbeschwerden begleiten? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel, wenn Sie Schmerz bekommen, haben Sie vielleicht Übelkeit oder Nein. Erbrechen. Ich habe keine Begleiterkrankung, wenn ich. Ja, okay. Jetzt, ich würde Ihnen nach Ihrer Vorgeschichte fragen, aber davor möchten Sie etwas hinzufügen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Gab es in Ihrer Vorgeschichte in ihrer Vorgeschichte irgendwelche wichtige Erkrankungen? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte Nee. oder Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit zum Nee, Beispiel. ich habe keine Erkrankungen, Vorerkrankungen. Okay, sehr gut. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Ja, Ibuprofen bei Bedarf. Was noch? Nö, nicht, sonst nichts. Okay, sehr gut. Gab es in Ihrer Vorgeschichte wichtige Operationen? Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mein Blinddarm wurde entfernt, wo ich 15 Jahre alt war. Entfernung. Und ist die Operation komplikationslos verlaufen? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Und hatten Sie Allergien beim während der Operation? Wissen Sie? Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Und meine Eltern haben mir auch nichts gesagt. Generell haben Sie Allergien? Allergien? Ja, ich kann Nüsse nicht essen. Nüsse. Nur Nüsse oder irgendwelche andere Lebensmittel? Nur Nüsse. Okay. Wie äußert sich die Nussallergie? Mit Atemnot. Mit Atmen. Sehr schwer. Das, Sehr der schwer. wird, kriege ich, mein Hals wird innen dick. Dann Ja, kriege ich kein. okay. Sehr, sehr wichtige Information. Und ja. Und ich würde mit Ihnen über Ihre Familienvorgeschichte sprechen. Leiden Ihr Vater oder Ihre Geschwister und Mutter an wichtige Erkrankungen? Ja, ich weiß nicht, was wichtig oder unwichtig ist, aber mein Vater, der hat Bluthochdruckerkrankung und Herzrhythmusstörung. Ja. Meine Mutter, die hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Sie ist übergewichtig und sie ist zuckererkrankt. Ich glaube, der Typ 2. Ja, Diabetes ist soweit. Okay. Und Geschwister, haben Sie Geschwister? Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Sind Sie Einzelkind? Ja. Sehr gut. Nee, ist nicht sehr gut. Ich hätte gern noch einen Bruder und eine Schwester. Okay, das ist deine Option. Das ist Ihre Option. Ich möchte über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Ja. Möchten Sie davor etwas hinzufügen? Bis hier. Bisschen weiß ich nicht, was ich hinzufügen sollte. Sie haben ja alles gefragt. Ich komme Ja. mit Rückenschmerzen und frage mich 50 Sachen hier. So. Und können Sie bis Ende des Gesprächs die Schmerzen aushalten oder möchten Sie? Weiß nicht, wie lange das Gespräch noch dauert. Wenn wir bis morgen früh reden, dann kann ich das nicht aushalten. Aber für ein paar Minuten kann ich das natürlich noch aushalten. Ja, okay. Entschuldigung ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich die Medikamente brauchen. Fragen. Rauchen Sie, Herr Schmidt? Ja, ich rauche nicht, nein. Sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Oh ja, so gelegentlich, ab und zu Gelegentlich. mal, wenn Feier ist oder Gelegentlich. Geburtstag. Ansonsten trinke ich nicht Alkohol. Können wir sagen, einmal pro Woche oder einmal pro Monat? Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen gelegentlich. Ja, gelegentlich, okay. Weil es kann manchmal einmal in der Woche sein, kann auch zweimal im Monat oder fünfmal im Monat sein, weiß ich nicht. Je nach, wenn Feier ist oder Geburtstag ist, Sommer mehr, Winter weniger, Okay. aber nicht regelmäßig. Okay. Nehmen Sie bitte das nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, die ich jedem Patienten stellen muss. Und nehmen Sie sonstige Drogen ein? Drogen, nee. Ja, okay. Gott sei Dank. Ich Sehr weiß noch gut. nicht, Drogen geschrieben wird. Okay. Sind Sie geimpft? Geimpft? Nein. Okay, ich würde Ihnen Impfungen empfehlen, aber das ist Also dann. die Kinderimpfung, was man in der Kindheit bekommen hat, habe ich ja gezwungenermaßen gemacht, weil meine Eltern das gemacht haben. Okay, nur nicht der Grund nicht. Ab dem 18. Lebensjahr habe ich mich nicht mehr impfen lassen. Ich möchte Genau. das. Ja, okay. Ich vertraue an die Natur. Ja. Sehr gut. Und ja, ich habe ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich habe alle alle wichtigen Sozialanämnese. na, sozialen, was machen Sie beruflich? Beruflich. Ich Ja. bin Student. Student? Ja, Langzeitstudent, ja. Ja. Und sind Sie verheiratet? Heiratet, nein. Okay. Wohnen Sie allein? Mit meiner Freundin. Okay. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Sehr gut. Ja, das ist alle meine Fragen. Jetzt möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, wie geht's denn weiter, Herr Doktor? Was passiert mit mir jetzt? Ich erkläre Ihnen jetzt, was wir machen wollen. Zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen. Dann ich möchte Ihnen ein bisschen Blut ab. Was, Dann das gesagt? Ich habe es nicht gehört. ich nehme Ihnen ein bisschen Blut ab. Wie viel ist denn ein bisschen? Ja, ein oder zwei Typ. Was Typ? Was ist ein Typ? Das ist eine Blüte. Bluetooth meinen Sie? Blut? Bluetooth. Ja, Blutröhrchen. Oder meinen Sie Blutröhrchen? Ja, Blutröhrchen. Ja, Ja. Blutröhrchen. Und dann, ich möchte Lendenwirbelsäule Röntgen ins Lendenwirbelsäule Röntgen veranlassen. Okay. Ich möchte einen Zugang in die Vene legen. Okay. Vielleicht ein Schmerzmittel geben. Ah, okay. Und dann Ich wollte gerade fragen, warum soll ich einen Venenzugang bekommen? Aber okay, wegen Schmerzmittel haben Sie gesagt. Gut. Also, Sie wollen eine Schmerzinfusion anlegen. Schmerzinfusion liegen. Dann ja, und nach der Ergebnisse nach die Ergebnisse können wir wieder über ihre aktuelle Situation wieder über ihre aktuelle sprechen. Wie es geht. Habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal bitte. Nach der Ergebnissen möchte ich mit Ihnen Nachdem alle Ergebnisse da sind. nach der alle Ergebnisse da sind, möchte ich mit Ihnen über Ihre aktuelle Situation wieder sprechen. Besprechen. Nicht wieder da besprechen. Ohne Ja, wieder. Ja. besprechen. Okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe noch eine Frage. Sie haben gesagt, eine Röntgenuntersuchung. Was ist das? Ist das gefährlich oder was ist das für eine Nein, Untersuchung? es ist nicht gefährlich und Röntgenaufnahme ist schmerzenfrei Untersuchung, aber ein bisschen hat Röntgenaufnahme hat ein bisschen Strahlen, aber es ist nicht gefährlich. Was können solche Strahlen machen? Aber es ist weniger geringe Dosierung, deswegen ist es nicht gefährlich. Okay. Also, Sie meinen geringe Strahlen. Was können diese geringe Strahlen machen? Was bedeutet Geringer Sie sagen, ich kann ein wenig Gift einnehmen, ist nicht gefährlich. Aber das nicht gibt. Es ist Genau. normalerweise die Strahlen der Sonne ist bekommen wir jeden Tag. Und die Sonne hat eine geringere Strahlung wie die Röntgenaufnahme. Okay. Ja, deswegen ist es nicht gefährlich. Okay. Also, ich würde sagen, also ich habe mal gehört, dass Röntgenstrahlen ein Tumor Nein. erzeugen kann. Er Ja. kann. Ja. Ja. Wenn etwas kann, kann es gefährlich sein. Ja. Aber das Risiko ist sehr, sehr, sehr gering. Aber das Risiko ist da. Das Risiko, dass man durch Sonnenstrahlen auch einen bösartigen Erkrankung bekommen kann, ist da, ein Hauttumor. Ja. Aber das Risiko ist äußerst gering. Das Risiko ist äußerst gering. Ja, das Risiko ist äußerst gering. Okay. Okay, gut. Gut, danke, Herr Doktor. Dann gucken Bitte wir mal. schön. Bitte schön. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Bein Muskelschwäche, Taubheitsgefühl? Ja, ich kann meinen Fuß nicht hochheben. Fühlen Sie sich keine Taubheitsgefühl? Kein Taubheitsgefühl, aber habe ich auch, aber beim Fuß kann ich nicht hochheben, habe ich keine Kraft dafür. Okay. Und Taubheitsgefühl haben Sie gesagt, das habe ich an meinem Oberschenkel, Außenseite. Und dann läuft es vorne am Schienbein runter bis zu meinem Großzeh. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen dumpf, stechend, brennend? Ja, Stehen sagen. ziehende Schmerzen. Es zieht in meinem Bein rein. Stehen. Okay. Das war's. Ibuprofen wie viel Milligramm? Wie 6 dosiert Milligramm. die Ibuprofen-Einnahme? Ja, 600 Milligramm bei Bedarf. Also wenn es manchmal eine Tablette, manchmal nicht zwei Tabletten auf einmal oder wenn es sehr schlimm ist, also bei Bedarf. Ja. Die Schmerzen lindert oder verstärkt hatten. Lindert es meine Schmerzen? Ja, wenn ich das einnehme, lindert es meine Schmerzen. Meine Schmerzen werden weniger. Dankeschön. Aber die sind dann nicht weg, sondern die werden weniger. Kann ich es besser aushalten? Zum Beispiel Verletzung müssen wir fragen. Ja, Sie haben gesagt, nach der Umzug aufgetreten sind, aber wir müssen fragen, Verletzung. Zum Beispiel hatten Sie einen Unfall? Zum Beispiel. Ein Unfall, nee, habe ich nicht gehabt. Also, Sinnvoll, Fragen gestellt, sinnvoll, oder? gestellt, Sattelkugel, aber egal. Ja, man kann, hatten Sie einen Unfall, kann man fragen. Wenn ich einen Umzug mache, beim Umzug helfe, kann ich auch einen Unfall haben. Kann man fragen. Okay. Haben Sie während des Umzuges einen Unfall gehabt? Oder haben Sie sehr schwere Sachen gehoben? Schwere. Was, was? Könnten wir Ersatzgespräch anfangen? Ja, wir können anfangen. Bitteschön. Ja, guten Abend, Ja, Kollege. hallo. Ja, hallo, guten Abend, Herr Oberarzt. Ich würde Ihnen einen Patienten vorstellen, die ich gerade in der Notaufnahme gesehen habe. Ich möchte über ihn berichten. Darf ich? Bitte schön, schießen Sie mal los. Ja, es geht um Johannes Schwarz und der 34 Jahre alt und dritte 1989 geboren und 1,75 Meter groß und 77 Kilogramm schwer. Und der Patient hat sich bei uns wegen seit einer Woche bestehende und seit 2 Tagen progredierende starke Schmerzen in Lendenwirbelsäule vorgestellt. Wie nochmal? Nochmal bitte. Der Patient hat Ja. sich bei uns heute wegen seit einer Woche bestehende und seit 2 Tagen zunehmende starke Schmerzen im inneren Lendenwirbelsäule vorgestellt. Ja. Die Intensität der Schmerzen liegt bei einer Schmerzskala bei 8 und Bei 8 und 10. bei 8 von 10. Der Patient hat dagegen ein Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen. Und das hat ihm geholfen. Im Laufe der Zeit haben die Schmerzen sich deutlich verschlechtert, besonders bei körperlicher Bewegung und die Schmerzen in der linken Beine aus und sie fühlen er fühlt linken Bein Taubheitsgefühl. Und Er die haben fühlt linken Bein Taubheitsgefühl. Wie würden Sie es sonst beschreiben, medizinisch? Paresthesie. Er Ja. hat Paresthesie im linken Bein. Wo genau? Oberschenkel, oder? Ja, wo vorne, Seite, hinten hat er das beschrieben? Außen, Außenseite. Ah, an dem Außenseite. lateralen Oberschenkel. Lateral Oberschenkel. Oberschenkel, ja. Und wo weiter noch? Hat er noch gesagt, wo weiter? Also wo hat er noch Taubheitsgefühl gehabt? Ging es auch bis zum Fuß oder bis? Ich weiß, ich habe nicht gefragt, Ja, bis es kann auch zum. zum Großzeh ausstrahlen. Okay, Ja. ausstrahlen und auch taub sein. Gut, weiter. Die Frage nach Fieber, Nachschweiß und Schnupfen. Moment, das sind ja schon mal andere Anamnesen, allgemeine Anamnesen. Bleiben wir noch bei der speziellen Anamnese. Hat der Patient auch Parese? Muskelschwäche, Parese? Ja. Wie äußert sich das? Was hat er gesagt? Was kann er nicht bewegen? Oder wo hat er eine Muskelschwäche? Wenn er sich bewegt, die haben Schmerzen, Nicht sie Schmerzen. Nicht Schmerzen. Schmerzen. Es geht um Parese. Hat er zum Beispiel eine Fußheberparese? Ja. Genau, das fragte ich nach. Ja. Fuß anheben. Fuß nicht anheben, ja, aber Fußheberparese. Fuß heben. Parese. Parese. Okay. Eine Kraftlosigkeit, den Fuß hochzuheben. Okay. Und die Frage nach Fieber, Frost und Nachschweiß wurden von dem Patienten verneint. Und bei Vorerkrankungen sind keine relevanten Vorerkrankungen bei ihm. Und er hat Nüsseallergie. Die mit dem Atemnot sich mit dem Atemnot äußert. Ja. Und in der Familienanamnese finden sich arterielle Hypertonie und Herzrhythmusstörungen beim Vater und Hypothyreose und Obesität und Diabetes mellitus. Was haben Sie gesagt? Das Obesität. Obesität. Ja, wir sind in Deutschland. Was sagen wir in Deutschland? Übergewichtig. Nee, das ist Deutsch, aber deutsch-medizinisch. Obesität. Adipositas. Adipositas. Okay. Adipositas. Adipositas. Okay. Hypothyreose, Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter. Und Okay. er ist Einzelkind und er ist nicht Raucher. Und er trinkt Alkohol gelegentlich. Und Okay. die Frage nach Drogenkonsum wurde bei dem Patienten verneint. Er hatte Appendizotomie. Nochmal. Appendizotomie. Nee, Appendektomie. Appendektomie mit 15. Ja. Hatte eine Appendektomie mit 15, ja. Er hatte Appendektomie mit 15. Er ist Student. Nochmal bitte, Und das ist schön. Können Sie es nochmal sagen? er ist Student. Student. Student, ja. Student Stil, Student. Student. Der ist er, okay. Student, ja. Ist es falsch? Student, nicht Student. Student. Nicht Student, sondern Student. Student. Jawohl. Student. Fertig. Student. Student. Er ist Student. Ja, er ist Student und lebt mit Freundin und hat keine Kinder. Ja, und ich möchte den Patienten zuerst körperlich untersuchen und aus dem Blut möchte ich Entzündungsparameter und kleines Blutbild ich möchte Ich möchte ein Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule in zwei Ebenen veranlassen Jawohl. und gegebenenfalls ein MRT veranlassen. Okay. Und Was würden Sie in einer Röntgenaufnahme sehen? Wozu die machen Sie eine Röntgenaufnahme? Wiederholen Sie bitte. Was möchten Sie mit einer Röntgenaufnahme bezwecken? Oder was möchten Sie mit einer Röntgenaufnahme beweisen oder ausschließen? Ich möchte, Erstmal, was kann man durch eine Röntgenaufnahme darstellen? Durch eine Röntgenaufnahme. die Höhe von Wirbelsäule oder Wirbel Ja. und es Wir ist gering oder normale Höhe und das ist ob ich möchte bestätigen oder ich möchte sehen ob die senkrecht oder spinal Verkrümmung oder Spondylitis Nee, Skoliose, Spondylolisthenie. Spinalverkrümmung hat er Spinalverkrümmung hat und oder Spinal Wirbel wir, ich möchte sehen, ob Wirbelsäule direkt senkrecht oder nicht. Nicht, also die einmal beurteilen, wie die Statik der Wirbelsäule aussieht. Ja, ich meine das. Zum Beispiel, ob eine Skoliose vorliegt, meinen Sie, oder ob eine normale Lordose vorliegt oder eine Steilstellung der Wirbelsäule vorhanden ist. Sie wollen gucken, ob dieser Wirbelkörper in der normalen Höhe ist. Was ist, wenn der Wirbelkörper nicht in einer normalen Höhe ist? Was ist dann? Das ist ein Stressfraktor, oder? Zum Beispiel, genau, weil er keine Trauma hat, kann es eine Stressfaktor sein. Zum Beispiel bei Oder einem Jungen wenn unwahrscheinlich. Aber es gibt auch junge Menschen mit, was kann es verursachen? Eine pathologische Fraktur. Was kann eine pathologische bei einem 30-Jährigen verursachen? Das sind zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Also wenn einer keinen Unfall hat, ja, wenn einer keinen Unfall hat und durch Umzugsarbeiten zum Beispiel eine Fraktur haben sollte, es kann zwei Sachen, fällt mir ein, was es sein könnte, weswegen der Wirbelkörper einbricht. Entweder das Material des Knochens ist nicht gut. Wie nennt man das? Osteoporosis. Genau, Osteoporose. Wir sagen in Deutschland Osteoporose, nicht SIS. Osteoporose, okay. Genau. Und das andere wäre Oder Pottkrankheit. was? Pottkrankheit, zum Beispiel wegen der Tuberkulose. Tuberkulose, ja, können wir auch, aber in Deutschland ist Tuberkulose nicht so verbreitet. Ein Tumorerkrankung. Tumor, malignite. Genau, eine maligne, nicht Maligne. Liebe, maligne. Maligne. Maligne, nicht malignite. Nee, nicht maligne, nein. Eine Maligne, okay. maligne Maligne, Adipositas Erkrankung maligne. könnte dahinter stecken. Okay, so. Aber was Sie gesagt haben mit der Höhe, man kann auch Ja, Bandscheibenfach, okay. die Höhe der Bandscheibenfach auch feststellen. Ob das glatt begrenzt ist oder ob da eine Osteochondrose vorliegt, ob der Bandscheibenfach verringert ist, kann man feststellen. Ob zwischen den zwei Wirbelkörpern ein Wirbelgleiten vorhanden ist. Was ist der ärztliche Begriff für Wirbel, Gleitwirbel? Würden Sie bitte wiederholen? Es könnte zum Beispiel auch Wirbelkörper gleiten, sozusagen. Was ist der fachliche Begriff für Gleitwirbel? Dislokation? Nein. Das beschreibt man nicht. Das ist auch eine Dislokation, aber beschreibt man nicht. Prolapsus? Nein. Das Prolapsus beschreibt die Bandscheibe. Es geht um Bandscheibe. zwei Wirbelkörper, die dann gleiten. Eine Spondylolisthese. Und Juliste. Kann man auch im Röntgen beurteilen. Ja, Okay. Spondylolisthese. Evet. Omurganın kayması. L4 ile L5 arasında mesela. Hocam, Türkçe geçti ama hocam tam böyle mesela travmalar da ayrılıyor ya. Onlar Ne? da travmalar da bazen ayrılıyor ya hocam. Tam mesela spinal. Bitti. So, nehmen wir mal an, Sie Röntgenaufnahme haben wir gemacht und Sie haben dort eine normale Wirbelsäule, altersentsprechende normale Wirbelsäule festgestellt. Was, Sie haben noch eine Aufnahme gesagt. Was würden Sie sonst noch ergänzen? MRT, MRT Lendenwirbelsäule. Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Röntgen und einem MRT-Untersuchung so der Hauptunterschied? Bei eine MRT können wir ein Weichteil des Wirbelsäule sehen und Rückenmark Darstellen. Darstellen. darstellen und Rückenmark vorstellen. Oder es gibt es ob es eine Vorwölbung oder Bandscheibenvorfall gibt. Existiert oder vorhanden ist. Vorhanden ist. Okay. Also letztendlich eine besondere Weichteiltechnik sozusagen. Also man kann Weichteilgewebe da besser darstellen als Röntgen. Okay. Genau. Okay. Ja, wenn jemand zum Beispiel, jetzt nicht dieser Patient, der ist jung, hat keine Vorerkrankung, aber wenn jemand kommt mit einem Herzschrittmacher, was würden Sie da als eine Alternative vorschlagen? CT Ja, CT Komponenten Aufnahme. bir Lendenwirbelsäule Der tanımlasın. Lendenwirbelsäule, genau. Richtig. Da kann man auch Bandscheibenvorfall oder Vorwölbung darstellen, aber in einer nicht besseren Qualität, sondern in einer schlechteren Qualität. Ja. Aber man kann es. Okay, gut. Okay, Eine sagen wir mal. kardiyologische Konsult ist erforderlich. Danach. Warum? Weil seit 10 Jahren ungefähr alle Schrittmacher mit MRT Tauglich kein sind. Problem, ja. Nee, nicht kein Problem, sondern seit 10 Jahren meinen Sie, dass alle Schrittmacher tauglich sind. Ich Ja. würde nicht sagen, dass alle, dass Alle. viele, würde ich sagen, vorsichtig. Oder einige Schrittmacher. Einige. Ich würde nicht meine Garantie geben, dass alle Schrittmacher tauglich sind. Da brauche ich auch kein kardiologisches Ja, Konsil. Wenn ich frage, seit wann haben Sie die Schrittmacher? Wenn er sagt, seit 2 Jahren, würden Sie direkt in MRT schicken. nein. Ja, deswegen nicht alle. Sondern Ja, deswegen. erstmal eine kardiyologische Konsult diese Schrittmacher Ach so. Wenn es nötig wäre, meinen Sie, man kann es auch eventuell den Schrittmacher pausieren. ja. Okay. Habe ich verstanden. Thanks. So, dann, wie geht es denn weiter? Sie haben die Diagnostik gemacht und haben festgestellt, dass dieser Mensch einen Bandscheibenvorfall hat. Was würden Sie vorschlagen? Wir würden Krankengymnastik empfehlen. Und natürlich wir würden eine Analgetika verabreichen und vielleicht Muskulorelaxant verabreichen. Und was noch? Krankengymnastik. Und besonders würden wir NSAR empfehlen, weil NSAR die Entzündung dort hemmen. Okay. Deswegen. Die Und Entzündung von wo? Was ist entzündet? weil die Bandscheibenvorfall Auf den Nervenwurzel ja, Nervenwurzel drückt. beschädigt oder drückt. Deswegen das ist ein entzündlicher Prozess. Da ist deswegen ein entzündlicher Prozess, richtig. Aber wenn jemand eine Parese hat, Ja, Parese. laut der Wirbelsäulenchirurgen, laut Leitlinie der Wirbelsäulenchirurgen, wird bei Parese eine Operation empfohlen. Also bei keiner Parese, nur ein Bandscheibenvorfall mit starken Schmerzen oder einer Taubheitsgefühl, also eine Parese. Nicht, nee, nicht Parise, sondern mit einer Prästhesie. Anästhesie würde man das machen, wie Sie es gesagt haben. Und wenn es nicht hilft, kann man an eine Operation diskutieren, an eine Operation denken. Aber wenn es eine Parese da vorhanden ist, empfiehlt man in der Regel eine Operation. In Klammern, es sei denn, der Kraftgradverlust ist gering. Wenn die Kraftgrade unterteilt man in 5/5. Ja. Wenn er ein 4/5 Kraftverlust hat, muss man den Patienten aufklären, dass man auch versuchen kann, konservativ mit Cortison-Injektionen an den Spinalkanal, mit Physiotherapien versuchen kann, aber keine Garantie gibt. Ja, okay. Wenn der Patient aufgeklärt ist, kann man auch konservativ machen, sonst empfiehlt man eigentlich bei einer Parese mehr als 4/5 auf jeden Fall eine Operation. Okay. Okay. Bis zur Operation kann man dem Patienten auch eine Kann Schiene, eine Peroneusschiene verorten, sonst fällt der Fuß immer nach unten, weil er den nicht hochheben kann beim Laufen. Eine Orthese, eine Schiene. Okay? ja, okay. Okay. Dankeschön. Gut. Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Habt ihr noch Fragen oder in der Gruppe?